Herzlich willkommen beim Podcast-UFO, auch an alle, die uns hören über... Das ist das Geräusch für Spotify, das ich jetzt immer mache. Hey, damit die Leute wissen, was los ist. Hey, Leute! Heute bei uns zu Gast, Stefan Tingler. Tingo Tietze. Mein Gott, und die Sache ist die. Also, Stefan hat eine Menge erlebt diese Woche. Davon wird er euch jetzt erzählen. Ich werde mehr so nebenbei Geld verlieren. Du hast, ganz kurz, warum hast du überhaupt Geld? Ich hab gehört, dass du gestern deinen Geldbeutel, wie du immer sagst, verloren hast. Und, der ist jetzt weg und trotzdem hast du immer noch Geld. Du hast heute bezahlt, du hast heute allen noch eine Runde Beefy im Netto ausgegeben. Ja. Wo ist das ganze Geld her? Ja, ich bin ja Kleingeldverachter. Verächter. Das heißt, ich komme nach Hause und das Erste, was ich mache, bevor, ist ja, dass ich mein Kleingeld nehme und in einen großen Waffeleimer werfe, wo früher Waffeln drin waren, da ist jetzt Kleingeld drin. Das heißt, ich habe eine ganze Menge... Alles kippt gerade um hinter dir. Was ist denn da los? Du sitzt und trotzdem kippt alles hinter dir, die ganze Welt kippt zusammen. Unser neuer Praktikant Bongo... Ja, das ist eine Konga leider einfach. Das ist eine Konga? Das ist eine Konga. Nein. Achso, Bongo sind immer zwei, ne? Kleinere. Mach mal. Auf jeden Fall. Wir machen gleich ein Konzert. Wenn uns die Gags ausgehen, haben wir immer noch ein Kongo-Konzert. Auf jeden Fall habe ich eine Menge Kleingeld. Es wurde mir gestern mein Geldbeutel entwendet. Das heißt, jemand anders hat ihn aus Versehen eingesteckt und ist dann nach Mexiko gefahren. Was natürlich auch immer so die klassische, ja klar. Kann ich jetzt nicht glauben. Ich war im Louvre und dann das Bild, das ich dabei hatte, sah so ähnlich aus wie die Mona Lisa. Und dann, ich dussel, habe ich die eingesteckt. Dabei hätte man es doch merken können, denn meine hat keine Augen. Ich habe die und eingesteckt. Und die ist ein bisschen verpixelt, mein Gott. Und dann habe ich die mitgenommen nach Mexiko. Oh nein. Und jetzt sitze ich hier mit dem ganzen Schlasseramassel. Und auf jeden Fall habe ich jetzt kein Geld. Und deswegen habe ich mein Kleingeld angenommen. Und jetzt habe ich einfach heute mal Ich habe heute Morgen einfach mal so zwei Schaufeln Kleingeld. Mit so einem Eislöffel. Ich habe immer so für so Gummibärchen, wo man sich so Sachen zustellen kann. Da schaufel ich immer. Also ich mag Eimer, aber ich mag auch ganz gern Schaufeln. Also ich weiß sowieso nicht, warum das gute alte Esswerkzeug, die Schaufel, weil früher, im Mittelalter, hat man ja ordentlich geschaufelt. Im Mittelalter gab es nämlich kein Besteck, sondern Brot. Nee, was wir nicht wissen, man hat so kleine Katapulte auf dem Tisch. Da genau. Hat man immer das Geld, das Essen so reingetan, da hat man dann so einen kleinen Kurbel gedreht und dann ist das Essen in deinen Mund geflogen. Richtig. Da hat man dann saßen immer alle, lagen auch, die saßen nicht beim Essen, die lagen mit offenem Mund die ganze Zeit. Und mit Glück hat man Gelage. Das, man hat nicht immer was abbekommen beim Essen. Mal hat man Glück gehabt und es ist so eine Ladung Klöße in den Mund gekommen, aber sonst nicht. Deswegen war zum Beispiel der König ganz dick, weil der ganz viele Sachen bekommen genau, hat. Genau, da sind weil viele halt Katapulte wurden in die Richtung aufgestellt. Und was mir mein damaliger Geschichtslehrer gesagt hat, dessen Lieblingsthema war Essen im Mittelalter. Der hat also, jeder Geschichtslehrer hat so ein Lieblingsthema, kennt er sich gut aus, weil normalerweise, du bist ja nicht Geschichtslehrer, weil dich Geschichte an sich interessiert, sondern du denkst, Alter, Peloponnesischen Kriege, mega geil. Und dann nimmst du halt noch Erster, Zweiter Weltkrieg auch noch mit ins Studio. Ja, muss er halt. Ist er dabei. Muss halt sein. Du denkst, ja gut, scheiß drauf. Selbst wenn es um Napoleon geht, ich drop immer so ein bisschen Peloponnesische Kriege ein. Auf jeden Fall war dessen Hauptthema Essen im Mittelalter. Und der hat immer erzählt, dass es da kein Besteck gab, sondern die mit Brot gegessen haben. Und die haben dann so ein Laib Brot genommen und da so dieses Mousse rausgemacht, den Teig. Und dann hatten die so eine große Brotschaufel. Ach so. Und haben nee, ich dachte jetzt, die machen so, dann... Möwen? Nee, überhaupt nicht. Stefan, nein. Und dann ich dachte, die machen in diesen Leibbrot, der ausgehöhlt ist, machen die dann so einen Eintopf drin. Nee. Dann kannst du den Topf noch mitessen. Nee. Ganz falsch. So ein Brot, dann ist eine Brotschaufel, eine Braufel, nenne ich sie persönlich, aber das müsst ihr nicht machen. Die haben eine Braufel genommen und haben damit dann das ganze Essen so geschaufelt und konnten dann sozusagen das Esswerkzeug gleich mitessen, was sehr praktisch ist. Das ist auch cool, das ist auch Fun, das ist ein Fun-Faktor. Aber hab ich schon mal die Geschichte erzählt, was unfassbar war? Und zwar hat mal bei genau dem Geschichtslehrer mal jemand ein Referat gehalten, Matthias, und das dann das Gag an dem Referat war, er wollte das Referat immer halten und kurz bevor er irgendwas sagen konnte, hat der Lehrer ihn unterbrochen und hat ihn daran erinnert, dass er das ja auch noch sagen wollte. So, dass er sagt so, ja, Zweiter Weltkrieg. War das eine einstündige Sache zwischen dem Lehrer und dem Schüler? Nee, überhaupt nicht, sondern es war echt reiner Zufall. Es hieß dann immer so, ja, und Napoleon war der Heerführer von, Matthias, erwähnt bitte auch noch kurz, dass Napoleon der Heerführer von Frankreich war. Ja, von Frankreich, genau, und er hatte eine Armee aus, sagt, dass er eine Menge Soldaten hatte, also aus Soldaten, und so ging es halt immer weiter. Er war nur 1,65 groß. Genau, und das war dann so der Running Gag, und danach haben halt auch alle laut gelacht, weil es so lustig war, dass er immer das gesagt hat. Und dann, weil irgendwer eine Folge Simpsons angemacht hat. Jahre später hatten wir den Geschichtslehrer nicht mehr, der war Rektor, der war der Rektor der Schule und war auch der gleichzeitig geschafft. Geschichtslehrer. Nee, es war damals schon Rektor, aber hat auch noch gesagt, was? Die Florentin will ich persönlich der ausbilden. Fun-Typ, der der klamaukige... Naja, so fun war... Nee, der war nicht. Der war halt einfach nur ein Arschloch, der halt immer den unterbrochen hat. Ach, das war ernst gemeint von ihm? Ja, natürlich war das ernst gemeint. Ja, das müssen wir mal erwähnen in dem Fußball. Ja, als ob ein Rektor dann Gags macht oder was, ein Lehrer. Lehrer sind in der Regel nicht lustig. Auf jeden Fall hat er ihn immer unterbrochen, kurz bevor er Dinge gesagt hat. Das war das Ding. So. Ja. Und dann Jahre später hatten wir den Geschichtslehrer nicht mehr. Und dann hält dieselbe Person auch nochmal ein Referat über irgendwas anderes, über, keine Ahnung, Redoxverbindungen. Und dann hält er das Referat und mitten im Referat, mitten im Satz, geht der Lautsprecher an und es kommt eine Durchsage von genau diesem Rektor und unterbricht ihn nochmal. Jetzt habe ich nicht mehr bei Unterricht bei ihm. Jahre später. Unterbricht mich immer noch. Jahre später und nein. Alle und die drei Leute, die sich noch daran erinnern konnten, sind in Tränen haben wirklich gelächelt, also wirklich so kurz geschmunzelt, ganz kurz, weil das schon geil war, dass er einfach Jahre später wie so ein Geist, der ihn verfolgt und immer später und auch irgendwann, wenn er seiner Frau einen Heiratsantrag macht, irgendwas, kriegt er so eine SMS oder sowas oder einen Anruf vom Rektor. Ah, das ist gut. Das war einfach... Aber so Referate waren auch geil. Und ich oft, wenn man so amerikanische Serien guckt, vermisse ich, dass es in Deutschland nicht diese Vulkane gibt. Weil in jeder Sitcom bauen die diese Vulkane, machen dann irgendwie mit diesem Backpulver und Wasser und so einem Scheiß, machen die dann so ein Zeug, dass dann da so rote Lava rauskommt und es ist immer das Ziel, dass es ausbricht und einigermaßen cool aussieht oder was so. Was ja tatsächlich ein Versäumnis ist, weil ich ganz ehrlich zugeben muss, ich weiß nicht hundertprozentig, wie ein Vulkan funktioniert. Wissen die auch nicht. Die wissen nur, wie Backpulver funktioniert. Ja. Aber und das war bei uns immer der so ein Streich in unserer Siedlung. Da hieß es dann so, ja, nimm mal so von dem Überraschungsei diese Inneneier, diese gelben Inneneier. Und dann kann man die so aufklappen und dann gibt es eine große Seite und eine kleine Seite. Ja. Ne, wenn du es vor Augen hast. Und dann hieß es, füll die kleine Seite mit Backpulver bis zum Rand und füll die große Seite mit Wasser bis zum Rand. Mit Nitroglycerin. Und dann schmeiß es auf. Und dann schmeiß es auf Frau Beckenbauer da hinten. Und dann, die Idee war, dann hieß es, ja, mach die dann zusammen, schüttel das und dann halt's an dein Ohr, weil das hört sich total toll an. So, das war immer so der Streich und natürlich explodiert es dann nach kurzer und Zeit. Und Leute waren gestorben. Du hast halt die halbe Schädelhälfte fehlt. Mein Vater erzählte mal die eine Geschichte, immer Weihnachten, wie er mit seinen Brüdern damals so Feuerwerkskörper also quasi immer das Schwarzpulver rausgemacht hat und dann einen neuen Feuerwerkskörper gebaut hat und die dann schon wohl wissend, dass gleich was schief gehen wird, auf eine Wiese gelaufen sind damit, das angezündet haben und dann waren einfach, es war ein bisschen zu viel. Damals waren die Sicherheitsvorkehrungen auch nicht so groß, auch in diesen Böllern. Und dann ist einfach so ein Krater übrig geblieben, das Rosenbeet von Frau Meier komplett weg und die Scheibe einer benachbarten Telefonzelle war gesprengt. Wow. Das ist eine geile Explosion. Das war eine Krater einfach zu sehen und es gab richtig Ärger. Ja. Aber das ist cool, sowas macht man nicht mehr. Heute sind die Streiche okay, ein bisschen Backpulver am Kopf. Ja, ja. Ein Freund von mir hat immer so, hat jedes Jahr so eine Box gebaut, so mit ganz vielen verschiedenen Feuerwerkskörpern. Das habe ich auch immer gemacht. Aber und das, so das war dann wie so eine Choreografie. Der hat dann so eine Box genommen, so eine Lebkuchenpapierbox und dann hat er dann so eine Lunte und es war dann so eine Kettenreaktion. Und er stand immer mit so einem Schal daneben, wie so ein Dirigent. Ja, genau. Und es klappt. Es klappt. Genau, da war dann so eine lange Kettenreaktion und jedes Jahr wurde es krasser. Da waren dann so Raketen mit so drin, die nach links und rechts gesprüht, geil. So übersprühen hier und da. Und, aber eines Jahres hat er es übertrieben und er hat dann alles vollgepackt mit einer ganz großen Kettenreaktion und dann alle so, okay, geil, was wird dieses Jahr, neuer geiler Scheiß, die Choreografie, was hat er sich überlegt, geil, und die Lunte brannte, es war einfach nur BOOM! Alles ist gleichzeitig in die Luft geflogen, riesengroße Explosion und alle mit großen Augen so was macht Bravo. Der heute? Was macht der heute? Bravo, der ist gestorben. Gestorben, ne? Das dachte ich mir bereits. Leider. Bei uns, wir haben auch einen Freundeskreis, der Silvester immer komplett, heute die große Silvesterfolge übrigens, ich weiß nicht, ob ihr schon gemerkt habt. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr, 10. Und dann gibt es einen Freundeskreis, die ist immer ein bisschen übertreiben. Die holen sich dann auch immer, die fahren immer rüber nach Holland und holen sich dann Böller. So, diesen Freundeskreis gibt es überall, in jeder Stadt. Ja. Und dann haben die immer, jedes Jahr haben die so Dinge, die man, die im römische Lichter heißen, die glaube ich, die haben sogar einen coolen Namen. Mhm. Die hält man fest, sind so wie so ein Stab, den man festhält und da kommen dann so Bälle raus. Die besten, die allerbesten. Und dann stehen die auf der Straße immer so gegenüber und machen halt so eine Harry Potter Choreografie, führen die halt auf, weil man das aufeinander halten kann. Es kommt exakt die gleichen Farben wie bei Harry Potter in den Filmen raus. Und es sieht einfach aus, als ob so zwei krasse Magier einfach so einen mega major Kampf am Laufen haben. Ja. Was echt immer cool ist. Saugefährlich, aber cool. Ja. Ja, schon nicht schlecht. Also diese Gruppe waren immer wir eigentlich in der Regel, weil wir haben immer aus Österreich, weil meine Oma lebt in der Nähe von Österreich und dadurch konnten wir aus Österreich immer Böller importieren, die dort billiger und auch heftiger waren, weil die andere Sicherheitsbeschränkungen hatten und so. Und die hatten teilweise auch so Feuerwerkskörper, die dieses Basteln irgendwie befeuert haben. Also die hatten zum Beispiel so Raketen. Oh, pun intended? Wer weiß. Die hatten so Raketen, die nur aus einer Treibladung bestanden. Also normalerweise hast du die Treibladung und dann okay, die Explosionsladung. Du kannst also zum Dranbauen was? Genau, das war einfach nur eine kleine Rakete mit einer Treibladung, die einfach nur geflogen ist. Das heißt, man macht natürlich den Knallfrosch noch dran. Du machst dann irgendwas dran. Und man macht noch einen kleinen Vesuv da dran. Ja, oder es war halt mir egal, weil wir haben dann irgendwie Papierflieger gebaut, aber da halt dann überall diese Treibladungen dran geklebt, weil die auch recht klein waren und so. Und dann konnte man halt irgendwie krasse Sachen bauen. Oder wir hatten zum Beispiel auch dieses eine Spiel, das irgendwie, haben wir unseren alle Freunde in die Hälfte geteilt. Und die eine waren oben auf einem Berg und die anderen waren unten auf einem Hang. Und dann die oben hatten dann halt so Treibladung so, an sich. Ja, die hatten halt so Metallrohre, wo man halt immer so diese Raketen angezündet und reingesteckt hat und halt wie so eine Bazooka versucht hat, die anderen zu treffen. Bazooka-Taktik. Genau, und die andere Mannschaft musste den Hang hochrennen und immer, wenn jemand getroffen wurde, musste er wieder ganz nach unten laufen und neu anfangen. Und musste er beerdigt werden. Und dann halt die oben. Und ich habe auch noch hier über der Nase habe ich noch so eine kleine Eindellung. Auge nennt man das. Ja, und die ist da entstanden. Weil da aus diesem Rohr ist da diese Treibladung rausgeflogen. Ja. Und dann war ein größerer Brocken Funken. Da war dann irgendwie so ein kleiner Brocken Schwarzpulver oder was auch immer. Ist sie mir dann genau dahin geflogen und hat dann noch da ein Stückchen weiter gebrannt. Und hat sich dann da so eingebrannt und so. Aber, das ist nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall, das war das. Aber wie gesagt, dieser Vulkan, der fehlt einfach in Deutschland. Und dann haben wir, wenn wir einen Tag der offenen Tür hatten in der Schule immer, da musste man sich mal für irgendwas melden. Ich habe natürlich immer Chemie genommen. Chemie habe ich nichts mit am Hut gehabt, war auch nicht gut, habe nichts verstanden. Aber die Versuche am Tag der offenen Tür, die man begleiten musste für die Viertklässler, die gekommen sind, um sich die Schule anzugucken, die waren immer lustig. Weil wir mussten immer so diese Emser-Pastillen anzünden oder so. Oder mit irgendwas noch drauf machen und dann werden da so komische, so wie so kleine Gebilde, also das wie so eine Schlange, die daraus erwächst. Ja, das ist so mega Standard, aber immer ganz cool. Mhm. Und dann habe ich mich halt immer dafür gemeldet, weil ich immer so cool fand, wie diese Schlange gebildet hat. Das war immer ganz geil. Und da, die kleinen Kiddies waren mega, mega erstaunt. Chemie ist eigentlich auch das einzige Showfach, ne? Also das wirklich von der Show lebt. Das einerseits so langweilig ist, dass du diese künstlichen Show-Elemente brauchst, um es irgendwie schmackhaft zu machen. Aber auf der anderen Seite wirklich so Pyrotechnik und Show. Also bei keinem anderen Fach sagt man, okay, wir gehen da hin, um uns anzuschauen. Weil irgendwie der Englischkurs sagt dann halt, hello, this is an umbrella. Und die Leute denken sich, ja, muss ich das jetzt lernen oder nicht? Brauche ich das? Nee. Ja, richtig. Es lebt davon, weil es halt... Also es lebt von Blenden. Genau, es kann entweder extrem scheiße oder extrem geil sein. Und natürlich kommt man immer in den Raum mit der Erwartung, bitte entflammen heute was. Heute kommt der Explosionsversuch dran, oder? Ja. Und wir hatten immer eine Frau, Frau Pohl hieß, die war schon sehr alt und hatte immer eine Alkoholfahne. Und die hat immer unter der Abzugshaube geraucht. Und man kam immer rein in den Raum und sie stand halt unter diesem Abzug, der mitten im Raum steht, ja immer in so Chemieräumen. Mhm. Und dann stand sie da und hat gerade gepafft. Das war mal ziemlich lustig. Aber Chemie ist geil. Ja, das ist schon ganz geil eigentlich. Chemie ist mega gut. Ja. Aber schwer auszusprechen. Chemie. Du sagst Chemie, was sagst du noch? Kamel. Chamäleon. Aber ich ging in Bayern zur Schule und da, was man da beim Tag der offenen Tür in Chemie gemacht hat, war Bierbrauen. So. Ich weiß bis heute nicht, ob das echtes Bier war. Ja, Bierbrauen. Oder und ob Brezel. Das dann nur so. Brezen. Na, was schon? Die Brezen. Weil, ich sag euch, es gibt kein schlechtes Bier nicht. Weil jeder Bierbrauer versucht, ein gutes Bier zum Brauen. Ja. Und ich weiß bis heute nicht, ob das echtes Bier war oder ob das nur so eine chemische Verbindung war, die so gelb und dann geschäumt hat. Schaumen sagt man in Chemie. Dass es dann so aussah wie ein Bierchen. Oder ob das tatsächlich Bier war. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwie aus Phosphorsäure und Montagan und einem Zott Monte oder so halt einfach ein Bier herkriegt. Aber vielleicht geht das. Ich glaube, in Chemie geht alles so, weil das ist ja auch merkwürdig so. Das war so seltsam. Irgendwann gab es mal, war ein Chemiebaukasten über und dann wurde ausgelost. Hat die Frau, die mal unter dem Abzug geraucht hat, hat ausgelost und wir haben sie alle nicht so richtig verstanden. Sie hat auch ganz komisch Deutsch gesprochen. Das war ganz seltsam alles bei ihr. Alle haben sich immer nur lustig gemacht bei ihr. Die Noten wurden zugelost. Und dann hat sie ausgelost, wer diesen Chemiebaukasten bekommt. Was ist schon, die sind ja groß, von Kosmos. Die sind ziemlich teuer. Die kosten einfach so 120 Euro, wenn man die kauft. Ja. Und dann habe ich gewonnen. Und dann musste ich mit ihr in das Labor gehen und dann hat sie mir aufgefüllt. Und dann, Aceton. Und dann ist sie losgelaufen und hat mir Aceton da reingemacht. Und dann, es fehlt noch ein bisschen. Die hat sich richtig Mühe gegeben mit diesem Chemiebaukasten, den ich dann nach Hause gestellt habe und gegangen bin und nie wieder angeguckt habe. Aber es tat mir dann auch ein bisschen leid. Ich glaube, ich habe dann mal irgendwie so, einfach mal aus Scherz irgendwie so ein bisschen Blausäure gemacht. Einfach um ein bisschen das Gefühl zu geben, ich habe mich damit beschäftigt. Ja. Wie funktioniert ein Spiegel? Also weil weiß, die Farbe weiß, ist ja deswegen weiß, weil sie alle Farben reflektiert. Aber warum sieht man dann in weißen Oberflächen nicht wie ein Spiegel, wenn die halt alle Farben Also alle Informationen, die hingehen, gehen auch wieder weg. Aber warum sieht man dann nicht wie ein Spiegel bei Weiß? Ja, finde ich auch eine spannende Frage. Das ist so ein Conversation-Ender, ja, weil ich weiß nicht genau, wie ich darauf reagieren soll, weil es wird gerade aufgenommen, was ich sage. Normalerweise im Leben würde ich jetzt was behaupten. Ja. So. Was würdest du denn behaupten? Also das ist ja interessant. Ich würde behaupten, es wird alles zurückgegeben von Weiß und beim Spiegel wird nicht alles zurückgegeben, sondern nur das, was du auch siehst, was das menschliche Auge sieht. So einen Scheiß würde ich dann sagen. Mhm. Und Leute würden meistens sagen, ja, das macht schon Sinn. Ja, stimmt. Ciao. Aber wohingegen, wenn ich es jetzt sage, kommt wieder der Mensch von WordPress. Und der sagt dann wieder, nein, ich studiere Spiegel im 8. Semester und das funktioniert so und so. Die Orientierung im Gebäude ist extrem schwierig, aber oft finde ich den Raum nicht, aber es geht schon. Also die ganze Uni ist ein Spiegelkabinett, wir haben alle ein Riesenproblem. Und manchmal haben wir lustige, dicke Bäuche. Ja, in der Cafeteria, aber das ist immer lustig. Das ist immer ganz lustig. Das ist wirklich lustig. Wie lustig muss man sein, um sich wirklich solche Sachen auch zu Hause zu installieren? Also wie wichtig ist einem der Gag, dass man so einen Spiegel mit dickem Bauch zu Hause installiert? Zu Hause sind Gags ganz fehl am Platz. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, ohne Scheiß, man hat Teppiche. Teppiche sind ironielos. Das Gegenteil von lustig. Warum haben wir kein Bällebad? Also dass man so zum Bällebad kriechen muss, um im Bett zu landen. Ja. Genau, was ich auch eine geniale Szene bei Men in Black 2, glaube ich, finde, ist diese Szene, wo die Filmempfehlung für heute eigentlich? Ja, Men in Black 2 ist der heutige Filmtipp von Stefan Tietze. Wow, wow, wow. Filmtietze. Ja. Und da gibt es diese Szene, wie er noch 4 Minuten Zeit haben, diese Frau loszuschicken und dann kämpfen muss. Aber er kann halt nicht, er ist halt in dieser großen Luftpolsterfolie und kann sich halt nur so ganz langsam vorbewegen und ist halt gefangen, obwohl das natürlich nicht ziemlich ungefährlich ist und so. Aber er kommt halt nicht raus, weil er kann sich nicht fortbewegen. Mhm. Und warum hat man nicht irgendwie, warum ist das Bett nicht in einem großen Luftpolsterraum und man braucht halt ewig morgens zum Bad oder so. Das finde ich lustig, wenn es einfach so ein Hindernis wäre. Man muss sich so durchkriechen die ganze Zeit. Ja, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Ja, ich habe ja ein lustiges Poster in meinem Zimmer hängen von Fischen. Und das ist letztens runtergefallen von der Wand. Und da dachte ich mir auch, gut, ja, dann, wenn du keinen Bock auf Comedy hast, dann lassen wir es. Dann lassen wir es halt. Dann hänge ich da halt irgendwas anderes hin und dann lassen wir es. Ich kann doch mal ein paar Fiction-Poster anbieten. Das ist ja, die hast du das noch? Niedere Schiene. Nee, aber da, wo du gerade von Fischen sprichst. Ah, das tut mir leid. Das ist ein bisschen gemein jetzt. Also ich muss sagen, Podcast-UFO-Hörerschaft muss jetzt sehr stark sein. Er ist doch nicht gestorben, sonst hätte ich eine Aktion überlegt heute. Ich hätte mir im Schlaf eine Aktion überlegt, vielleicht, dass man irgendwie so ein Kondolenzbuch eröffnet für Jeff und meinen Kampffisch. Mhm. Aber er lebt halt noch. Also das Timing ist auch im Tod. Auch im Tod ist das Timing scheiße. Wie geht's ihm denn jetzt immer? Ich glaube, er liegt nur noch am Boden. Oh, ihm geht's nicht mehr so richtig gut. Ich glaube, er stirbt an Altersschwäche, weil ich habe ihn schon relativ alt bekommen. Mhm. Und die werden halt nur zu 2 Jahre alt, diese Art. Und der ist jetzt 1 Jahr und ungefähr 10 Monate alt. Und das sieht schlecht aus. Dem geht es nicht so gut mehr. Wie viel Schuld rechnest du dir selbst an diesem bevorstehenden Tod an? Eine Menge. Ja. Ich dachte auch erst, oh fuck, habe ich den gefüttert die letzten Tage, habe ihm dann noch was gegeben und da habe ich dann ein bisschen erleichtert festgestellt, dass es nicht der Hunger war, der ihn dazu antreibt, am Boden zu liegen, weil er hat nichts davon genommen. Hat er denn ein schönes Leben? Ja, ich weiß nicht, was für ein Fisch so ein schönes Leben ist. Was waren denn so ein Highlights? Also wo sind so Dinge, wo du dich immer gerne zurückerinnerst, du und er? Ich glaube, das Highlight war, wo er geliefert wurde in seiner Box und eine Woche lang da drin saß, weil er von Taiwan geschickt wurde und dann so ein lachender Grinsekopf ihn um nachts, weil er endlich bei den Nachbarn den Fisch abgeholt hat, der die Box aufgemacht hat und ihn glücklich empfangen hat und dann in ein tolles Aquarium getan hat. Ich glaube, das war so der beste Moment. Natürlich auch die lang ausufernden Masturbations-Sessions sind sicherlich für beide von uns immer interessant gewesen. Ja. Die Filmabende, die wir zusammen verbracht haben. Mhm. Welchen Film hat er besonders gerne geschaut? Findet Nemo fand er super. Ja. Mhm. Klar. Wobei, er weiß natürlich, dass er nicht ausbrechen kann, weil das ist so funktionieren Aquarien nicht. Das ist gefährlich, ne? So funktionieren Aquarien nicht. Ja, das ist immer so, wie wenn man irgendwie im Gefängnis zeigt man irgendwie Shawshank Redemption oder so Ausbruchsfilme. Wo man einfach sagt so, oh, das ist so schön, endlich wieder aus dem Gefängnis raus sein. Und denkst du dir, können wir nochmal Star Wars sehen oder sowas? Oder Shrek. Shrek 2. Ja. And then I saw her face. Now I'm a believer. Not a single trace. I've died in my mind. Gut, zurück zu meinem toten Fisch. Ja. Noch ist er nicht tot. Nein. Noch ist er nicht tot. Nein. Es ist ein bisschen Schrödingers Fisch. Ich weiß nicht, ob er tot ist. Er ist gerade zu Hause. Wir sind hier im Tonstudio. Ja, stimmt. Er könnte jetzt schon tot sein. Er ist gerade zu gleichen Teilen tot und lebendig. Wie gesagt, ich bin, ich glaube, ein schönes Leben. Ich hätte mit ihm schöne Zeit. Das Aquarium werde ich auflösen. Ich hasse es. Die Schnecken haben komplett überhand genommen. Es ist ein Riesenproblem, ja. Aber wo wir gerade bei Musik waren, ich war am Wochenende auf einem The Who-Konzert. Woo! Wie cool ist das denn bitte? Nein, The Who. ich war am Wochenende, ich bin aus Versehen, The Who, ah. Ich bin aus Versehen bei Spotify auf Konzerte gekommen, ganz neu. Ich wollte nur das Album anhören und plötzlich war ich in Bottrop, ja. Stand da in so einer Obi-Halle und das die haben angefangen zu spielen. Und es war, und genau, und die Verkäuferin von Footlock, Lady Footlocker, sah fast so aus wie Roger Daltrey. Nein, aber ich war wirklich da, ich war wirklich in Oberhausen bei The Who. Ich habe gehört, dass morgen ein Konzert ist, habe dann einen Kumpel, von dem ich weiß, dass er auch die Musik hört, und dann haben wir zusammen gefragt. Bei eBay Kleinanzeigen. Da hat jemand, weil das waren natürlich nur ältere Menschen da, es waren nur so 70 Jahre alte Menschen, die dann da standen, die beste Zeit ihres Lebens hatten nochmal und wir halt. Und es war einfach eine coole Zeit. Mir Konzert, es war echt großartig. Es war wirklich so eine Zeitreise. Vor allem war The Who ja auch damals, ich weiß nicht, ob ihr da draußen Freaks and Geeks geguckt habt, von meinem Freund Judd Apatow. Ah, Juddy. Judd Apatow. Juddy! Mega, mega, mega Serie. Mit den ganz Großen. Und wer ist dabei? Sarah Seth Silverman Rogen, ist dabei. Sarah Silverman Oli P., ist dabei. Die ganzen großen Leute. Stefan Spiesler ist dabei. Günter Grassler, alle sind dabei. So, und die haben alle mitgemacht dabei. Und da war es, in einer Folge war es ein Riesenskandal. Da wollten nämlich die Kiddies unbedingt zum The Who-Konzert. Und es war damals halt so eine Skandalband und crazy. Und die Eltern haben sich die Platten angehört, um Texte zu verstehen. Und haben das den Kindern nicht erlaubt, da hinzugehen zum Konzert. Und ich hole mir einfach Karten bei eBay Kleinanzeigen. Bin dann da und nur 70-Jährige. Das war ziemlich lustig eigentlich. Aber geil. Also gute Band. Kann ich jedem empfehlen. Was ist denn heute? Also das hört man immer häufiger so, dass die ehemaligen Rebellen sind jetzt das Establishment. So von wegen die damals für Rock'n'Roll kämpfen mussten, sind heute die langweiler Rock'n'Roller, die man nicht mehr hören will. Was ist denn das heute? Was ist denn heute so tabu und verboten? Weiß und nicht, so? Hip-Hop? Gar nichts eigentlich. Ne? Hip-Hop. Keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Angst vor Hip-Hop. Hip-Hop ist mir so ein bisschen suspekt. Ist ein bisschen aggressiv. Die sind immer so aggressiv und beschimpfen sich immer. Das ist mir nicht so harmonisch genug. Deswegen mag ich den Macklemore. Der immer so, alle sind cool, toleriert alle Menschen. Den finde ich gut, ja. Der ist echt der gut. Ist cool. Der macht Crow. Ja, ja. Crow, der erzählt auch von schönem Leben. Ja. Aber alle anderen, die beleidigen sich nur. Das mag ich nicht. Das finde ich nicht gut. Was hast du so für Musik? Elektro. Da ist gar kein Text. Elektro, ja. Ja, bald ist in Köln ein Konzert. Wo du bist? Ja. Wo du Fans bist. Vielleicht habe ich auch einen kleinen Auftritt. Will nicht zu viel sagen, aber... Ja. Musik, geile Musik und schlechte Stand-Up-Comedy. Heute. Als Opener. Und Florian Will. Florian Will, ja. Das Konzert fing an. Es gab auch eine Vorband, aber davor lief die ganze Zeit eine Dia-Show durch von den besten Momenten der Band. Und so, und da war auch die ganze Zeit, gab es dann, zwischendurch wurde immer eingeblendet, bitte unter gar keinen Umständen rauchen, weil Roger leidet an einer Allergie und der müsste dann abbrechen. Rock'n'Roll! Yay, baby! Die Skandalband. Lautestes Konzert in Guinness Buch der Rekorde. Könnt ihr bitte nicht so lang klatschen irgendwie, aber weil die müssen bitte, dann auch aber noch er hat leider eine Rauchallergie. Das ist auch so schade, ey. Und dann Scheiße, dachte ich mir, das ist so echt ein bisschen uncool. Ich glaube, das ist für so einen Rock'n'Roll-Star vielleicht noch härter alt zu werden, wenn man diese ganzen Sachen nicht mehr aufrechterhalten kann. Und diese Nachricht kam nach dem Bild, wo eine Gitarre gezeigt wurde, wo an dem Moment, wo man anschlägt, an dem Ort, Blut war. Weil die nicht einmal nach dem Konzert so blutig gespielt haben. Mhm. Und danach kam, Roger hat eine Rauchallergie, also auf gar keinen Fall rauchen. Ciao! Ja. Das war aber hat man nicht einen Plektrum in der Hand? Ja, aber wenn du voll im Ekstase bist, dann reißt dir auch schon mal einen Fingernagel ab. Ist mir auch schon passiert. Kein Problem. Weiß ich noch. Mein Gitarrenlehrer hat mal erzählt, dass, ich weiß nicht, ob es er oder ein Kollege oder Goofy war oder je nachdem, bei einem Gitarrenkonzert wollte jemand bei so einem ganz klassischen barocken Stück oder so vermeiden, dieses Geräusch, wenn man auf einer Seite die Seite entlang zieht, ne, dieses Quieken. So. Das ist ein bisschen nee, nicht, dass die Töne aneinander gebunden werden, sondern einfach dieses Quieken, nee, dadurch, dass die sechste, fünfte, vierte Seite ja so Rillen haben. Dann knarzt es ja so ein bisschen. Und deswegen hatte er immer seine Finger voller Vaseline. Und dann hatte er so an dem, also wo der Schaft in den Korpus geht, da an diesem Winkel, hatte er so einen ganzen Batzen Vaseline einfach so kleben. Aber wenn du für Winkel noch ein besseres Wort hättest, wo der Schaft wo der Schaft den Korpus mit dem Bröner trifft. also im Bröner. Also er hatte den ganzen Bröner voller Vaseline. Und einfach war dann ganz gut darin, die Arpeggien zu spielen und sowas. Und er konnte dann einfach da hoch und runter. Und das war, da, mein Lehrer hat es so beschrieben, als es klang sehr schön, aber das Publikum hatte so einen konstanten Ausdruck des Ekels im Gesicht. So, weil er halt wirklich immer wieder in diese Vaseline reingeballt. Weil der musste halt die dann auch. Intention des halt Komponisten, auch, alle haben konstanten Ekel im Gesicht. Weil der hat natürlich auch sehr schnell gespielt, weil er ein guter, krasser Gitarrenspieler war. Aber der musste halt dann immer wieder in diese Vaseline rein, weil der halt irgendwie so ein besessen davon war, dieses Geräusch, dieses Ziehen zu vermeiden. Ich weiß nicht, wie das geht, wenn ich jemanden. Angenommen, ich sehe einen sehr cleveren Menschen bei einer Vorlesung zum Beispiel. Mhm. Und dann liest er einen wahnsinnig tiefgründigen Text durch. Macht aber immer diese Geste, wo er, wenn er zum Umblättern, ja, seine Finger mit der Zunge anfeuchtet. Ja. Ich kann ihn nicht mehr folgen. Ja. Es ist vorbei. Ich sehe nur quasi, wie sein Speichel an jeder Seite hängt. Ich finde das furchtbar. Ich habe das bis heute auch nicht hundertprozentig verstanden, warum man das gemacht. So bei so Glossy Paper, ne? so Magazin, da verstehe ich das, weil da bleibt er deine Finger kleben und dann kann man das so runterziehen. Aber bei Papier habe ich das noch nie verstanden, warum man das macht. Das bringt doch gar nichts. Ich habe mal ein Praktikum gemacht während meiner Schulzeit im Einkauf einer Firma und da hatte eine Frau so einen Fingerhut, also so einen Gummihut im Finger, weil sie so oft mit Papier in Verbindung kommt, mit so oft Akten durchgucken muss, dass ich halt diesen Fingerhut brauchte, um die Haftung zu haben. Mhm. Und dann habe ich den manchmal bekommen, weil ich das auch machen musste. Und dann dachte ich mir, ich will nie wieder in einem Job leben, wo du etwas so oft in Verbindung mit dir kommt, dass du dafür etwas brauchst, was ein Körperteil von dir. Ja. Also dein Körperteil reicht nicht mehr. Du brauchst das ist wie so ein, das ist ein uncooler Cyborg. Ja. So ein Gummifingerhut, wo du was brauchst, um Seiten durchzublättern. Aber ich sitze jetzt nicht den ganzen Tag nur rum und mache Papierkram und so. Nein, überhaupt aber nicht. Aber so als Geste. Aber das hier brauchst du nicht. Nehmen Sie doch mal lieber diesen Gummihut. Und noch eine andere Idee. Nein. Warum haben die bei Herr der Ringe was Cooles genommen wie einen Ring und nicht so einen Fingerhut? Das ist vor, die hätten Frage, alle mal so einen ulkigen Fingerhut genommen. Ja, kann man halt nicht gut um Hals binden. Ja? Klar. Nee, der Fingerhut hat ja kein Loch. So. Ja, aber kannst du ja. Achso, ja. Ein Ring ist eigentlich ganz praktisch. Weil dann glaubst du, das war die Herangehensweise? Ja, natürlich. Was kann man cool an Hals binden? Die hatten immer Sean Bean vor Augen, wie er den Ring greift. Wie er da so aus der. Sean Penn. Aus der Tunika rausfällt. Ich habe heute nicht Fachbegriff. Ich habe auch schon Redox-Reaktion gesagt. Und das ist sogar so halbrichtig. Also, na, ich möchte nicht das sagen. Das ist nicht schlecht. Hey, Tonmann Kai, können wir kurz hier aufnehmen? Ja, ich habe ihn vorhin schon gesagt. Ach so, okay. Alles klar. Ich möchte. Du wolltest mit mir über Küchen reden. In Wohnungen reden? Nee, weil du vorhin über Wohnen gesprochen hast, von dem Wohnung einrichten und so. Ich wohne jetzt schon sehr lange mit Mitbewohnern zusammen. Ja, hatte ich kurz verunsichert, weil das Wort Wohnen erst an zweiter Stelle kommt. Und ich bin einfach der schlechteste Mitbewohner der Welt. Also ich bin der schlimmste Mitbewohner der Welt. Grauenvoll, weil ich klaue, gut, ich jetzt, stehle. Das mir jetzt zu sagen, ja, weil wir fast zusammengezogen werden. Das wäre, ich denke, es vergeht kein Donnerstag, an dem ich nicht daran denke, wie es gewesen wäre, wenn wir damals zusammengezogen wären. Ich glaube, wir hätten zwei Filme geschrieben. Die wären beide schlecht. Wir hätten einen Emmy gewonnen. Und bei beiden gewonnen, hätte jeweils der andere behauptet, er hätte ihn geschrieben. Ja, wir hätten einen Emmy gewonnen. Wir wären zwei Emmys verloren. Wir hätten das Podcast UFO gäbe es nicht mehr. Nee. Es gäbe schon 8 andere Projekte dafür, die alle gescheitert werden. Wir hätten schon einen Skandal ausgelöst, weil wir uns gegenseitig gehasst haben. Dann sind wir wieder, dann haben wir vielleicht sogar kurz geheiratet, dann wieder geschieden. Es wäre alles passiert, diese ganzen Dinge. Ich glaube, es wäre so eine Comedy-Explosion in Köln. Dafür hätten wir zwei weitere Film-Podcasts, einen Film-YouTube-Channel, wir hätten eine 24/7-Webcam auf uns. Einfach. Das war wirklich meine Idee. Wir hätten eine Jeff-Cam oder sowas Comedy-WG. Den ganzen Tag einfach komplett den ganzen Tag rausballern. Aber ich bin tatsächlich der schlechteste Mitwohner der Welt. Du stiehlst? Ich stehle, ja. Essen. Ja, auch. Aber es ist zum Beispiel so, ich bin auch in meiner WG noch nie an die Tür gegangen, als sie geklingelt hat. Meine ich. Auch wenn du alleine bist? Ja. Ist nicht für mich. Es sei denn, du erwartest ein Paket. Wird mir da nicht hingeliefert, das wird in die Arbeit geliefert. Ich gehe einfach nicht hin und ich stehle auch Essen und das ist wirklich sehr beschämend. Aber es ist wirklich so, ich klaue Süßigkeiten, ich habe keine Selbstdisziplin. Die einzige Möglichkeit, wie ich abnehmen konnte, ist... Das hat nichts mit Selbstdisziplin, doch, das ist schon Moral. Ja, na, ja, gut, ja, aber Moral schlägt halt oft innerste, niedere Triebe. So, und... es hat auch so, ich konnte nur deswegen abnehmen, weil ich den Moment der Disziplin verschoben habe von zu Hause mit der, du hast noch eine Tüte Frit im Regal, zu ich bin im Supermarkt und kaufe die Frit erst gar nicht. Erst als ich in meinem Kopf den Schalter umgelegt habe zu sei stark im Supermarkt von sei stark zu Hause, aber dann ging's, weil wenn ich gar nicht erst kaufe, dann darbe ich halt und habe nichts. Aber sobald ich was habe, wird es auch gegessen. Und was ist egal, mir hilft, was es ist, ist nach dem Essen in den Supermarkt zu gehen. Das ist nicht dumm. Ich bin, es ist doch dumm. Nicht dumm. Es macht doch. Naja. Ich bin so impulsiv, dass ich, wenn ich, ich bin angewidert. Auch nach dem Essen hasse ich Essen. Mhm. Und dann bin ich so angewidert von Essen und dann gehe ich einfach, dann kaufe ich mir auch zu wenig. Ja. Also es ist nicht so, dass ich dann davon leben könnte eine Woche. Wohingegen, wenn ich hungrig in den Supermarkt gehe, ja, dann naja. Ciao, dann ist die Karte. Das ist wie wenn du nach Masturbieren Instrumente einkaufst, so, dann hast du halt, dann bist du rationaler, dann kaufst du nicht einfach irgendwas ein, sondern du bist klar. Du meinst, ich hätte die Posaune nicht gekauft, wenn ich davor nochmal ordentlich... Ist meine Theorie. Also nicht meine Theorie, aber es ist eine Theorie. Wessen Theorie? auf jeden Fall. Ja, ist ja schlimm. Und letztes gab es, also die kochen dann auch oft. Ich koche ja nie. Ich mache mir Spinat warm oder so, aber ansonsten gar nichts. Und die haben das gekocht. Und es war dann echt so eine seltsame Situation, weil die haben gekocht und hatten noch was übrig und ich habe gerade gezockt oder sowas. Und dann kam eine Mitwohnerin rein und hat gesagt so, wir müssen doch immer auslosen, wer dich anspricht. Ich habe zu dem Zeitpunkt... Wer klopft an deiner Tür mit dem Danger-Symbol? Danger, Teenie-Zone. Florentin-Zone. Ja. Keep out, high voltage, grrr, Bild von so einem Pulp Tiger Fiction. Einfach. Nee, und dann haben die gerade gekocht und ich hatte auch gerade was zu essen. Und dann kam sie in mein Zimmer und meinte so ganz kurz, wir haben gerade Reis mit... Oh, sehr nervös. Wir haben gerade Reis mit Brokkoli gemacht. Oh, sorry. Möchtest du auch was? Und ich nur so, nee, ich hab schon, danke. Und dann sie so, ja, okay, das muss ich mir aber merken. Mach die Tür zu. Und dann erstmal so... 21, 22, Moment mal. Das muss ich mir merken. Wie hat die das jetzt gemeint? Aber okay. Also Theorie 1, sie war so nervös, mit dir zu sprechen, dass ihr einfach irgendein Satz rausgerutscht ist. Mhm. Theorie 2, sie will sich merken, dass du schon immer isst, alleine für dich. Mhm. Theorie 3, dir in Zukunft nicht mehr anzubieten, weil sie es frech findet. Theorie 4, und die, für die ich mich am Ende entschieden habe, ist, als ich gesagt habe, nein, danke, ich hab schon, ist sie davon ausgegangen, ich hätte mir bereits ohne Erlaubnis was von ihrem Essen genommen. Wie hast du es denn gesagt? Nein, danke, ich hab schon? Oder Nee, danke, ich hab schon. Mach mal. Nee, danke, ich hab schon. Nee, mach mal du den ersten Satz. Das muss ich mir merken. Ich nur mal sagen. 10. Hey Florentin, willst du noch was von unserem Brokkoli haben? Ah, nee, danke, ich hab schon. Das kann man nicht natürlich sagen. Okay, ich sag's immer natürlich. Hey Florentin, willst du noch was von unserem Brokkoli haben? Wir haben gekocht, Tim und ich. Nee, danke, ich hab schon. Okay, das merke ich mir, weil sonst würde ich dich einfach sonst nicht mehr anfragen, weil ich meine, und sowas. Und dann saß ich da und dachte mir, okay, scheiße. Die hat meinen Teller nicht gesehen, weil ich im Weg war. Das heißt, sie denkt weil jetzt... Weil ein massiger, wulziger Körper im Weg Fettballon dazwischen war. Ein Relaxo im Weg lag. Und dann saß ich da und dachte mir, okay, scheiße, die dachte jetzt, ich hätte ihr Essen geklaut. Was mache ich jetzt? Aber wie hat sie es denn gesagt? Ah, das muss ich mir merken. Na, sie hatte schon so ironisch gesagt. Das muss ich mir merken. Wie wenn ich deine Freundin mit einem anderen Frauenbett erwischt. Und dann so, ja gut, aber das muss ich mir merken. See you later. Ciao. So, sie sagt es lustig, aber du denkst dir, na, vielleicht hat sie schon irgendwo berührt. Und so war das auch so ein bisschen. Sie hat so gesagt, so, ah, das muss ich mir aber merken. Und dann dachte ich mir, okay, ich würde das jetzt gerne richtig stellen, aber was mache ich denn jetzt? Und habe ich tatsächlich so gemacht, habe ich meine Wasserflasche genommen, habe die ausgekippt aus dem Fenster, um so zu tun, als ob ich neues Wasser brauchen würde. Bin in die Küche gegangen, habe Wasser aufgefüllt, wo sie noch stand, und dann so, während ich das Wasser auffülle, das ist immer ein bisschen unangenehm, weil es dauert halt wirklich gute 70 Sekunden, bis diese Wasserflasche aufgefüllt ist, weil es eine 8-Liter Flasche und die muss man halt so... 12 Liter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal... Woche gebraucht. Ist diese Flasche zu lang für das Waschbecken. Und dann muss man die so einmal in der Mitte umknicken, sodass man die unterkriegt. Und dann wird dann nur die obere Hälfte voller Wasser, weil dann der Knick das Wasser abtrennt. Und dann muss man es wieder so aufknicken mit so einer Gelenkbewegung. Und dann muss es dann so unten, in den unteren Bereich schießen. Aber dann darf es nicht mehr nach oben laufen. Ganz voll machen. Das ist, ich bin da nicht schlecht in dieser Technik. Aber auf jeden Fall, so, und dann stehst du da 70 Sekunden und dann wartest du 30 Sekunden und dann... Mal ganz kurz, als ich gerade gesagt habe, ich habe schon mir eigenes Essen gemacht, ne? Und nicht. Und dann saß die ganze WG bei ihrem WG-Abend so, da. Ja. Okay. Also sie hat, glaube ich, nicht verstanden, was ich meine. Und das war dann. Und wie oft geht man dann nochmal hin und her und zurück und sagt, nee, also ganz kurz, du hast gesagt, Also ich du trinkst sehr viel. Du, machst, du trinkst. Du hast das ganze, die ganze 8 Liter Flasche, hast du jetzt ausgetrunken. Hydrierung ist wichtig. Ich bin flüssiger. Ich brauche Flüssigkeit. Ja, okay, wenn sie das Problem auch hatte, nicht genau zu wissen, wie du das gemeint hast, und dann auch nochmal ihr Essen wegkippt, um nochmal das Essen, neues Essen zu bringen. Nochmal komplett neues Essen kommen. Ich habe jetzt nochmal Essen gebracht, weil ich nicht genau verstanden habe, was du eben gesagt hast. Ja, ja. Nicht schlecht. Aber überleg mal, wenn irgendwie irgendwo ein Stamm, ein afrikanischer Stamm, ohne Trinkwasser. The Tribe of the Tichipatu. Wenn the Tribe of the Tichipatu herausfindet, dass du das Wasser rauskippst, weil du einen Satz nicht ganz verstanden hast, vielleicht, ist es schon. Ist es schon weil die kein Wasser haben, oder was? Ja. They don't use water. They use water if they have their culture. Water is holy. Because it collects everything bad in the body. But then Klaus Kinski came and he just punches them in their bloody face. Kinski was 28 at that time. And he did not always know what to do. Faces of extreme anger. And when he broke out, I would always just hide. Ist Werner Herzog der einzig Deutsche, den man am besten auf Englisch nachmachen kann? Ja, stimmt schon, ja. Try to look the chicken in the eye. Herr Herzog, wie verbringen Sie Ihren Lebensabend? I don't like evening. Auf Deutsch? Sie können auch auf Deutsch. Nee, es funktioniert nicht. Da ist ja nicht so charakteristisch. Ich würde mir gerne eine Impression hören. Ich mag keinen. Ja, genau. Nein, es funktioniert nicht. Das ist einfach Englisch. Ja, interessant. No, I don't. He has always this very weight on his shoulders. Yeah. Like everything he says is of great importance. Es ist so, als ob so Sandsäcke an seinem Kiefer befestigt sind. Und es ist extrem schwierig, dazwischen zu kommen. But he is always looking for the right words, but finds them. No, but he doesn't speak English. And when he was with the tribe of the Taichi people in the jungle. Aber das P ist auch mal Tichipatu. Der nächste Podcast ist einfach komplett als Werner Herzog. Lass ihn mal einladen. Ja, lass mal einladen. Oh, Moment, ich glaube, er ist sogar gerade hier, komisch, dass du sagst. Ach, er ist hier. Hallo, Herr Herzog. Ja, auf jeden Fall bin ich der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten. Und ich habe auch, ich klaue einfach sehr viel und das ist mir sehr unangenehm. Ich weiß nicht, wie das jetzt alles rüberkommt. Ich weiß nicht, wie viel ich mir meine WG-Geschichten erzählen darf, weil ich weiß nicht, ob meine Mitbewohner nicht vielleicht den Podcast hören. Ja. Und deswegen so ein bisschen, also das sind also komische Sachen. Ich weiß immer nicht, ob die mich nicht auf Sachen hinweisen wollen. Weil es hat zum Beispiel bei uns in der WG jeder ein eigenes Regal. Und letztens haben die mein Regal aufgeräumt. Kam ich nach Hause und ich habe da so ganz viele Chai-Tea-Dosen. Was ist dein Regal? Wie muss man sich dein Regal vorstellen? Voller Chai-Tea-Dosen. Nee, erstmal ist eine Han Solo-Action-Figur. Das weiß ich, die habe ich schon mal gesehen. Figur. So, dann ja. Chai-Tea. Dann Chai-Tea 1. Dann Chai-Tea, ganz viele Chai-Tea. Decaf, aber auch Giraffe, schon gestapelt wie so eine lustige Form. Wie Tukan, so ein lustiges Mango. Nee, einfach nur diese Boxen da. Dann Milchpulver natürlich eine ganze Menge. Und ich habe noch Pfefferminzmarmelade, die habe ich immer noch. Und aus Amerika. So ein Bad, so ein Erholungsschaumbad oder so. Irgendwie so was. Wir haben ja in New York diesen Hall gemacht, wo wir die ganzen Sachen gekauft haben. Und da hatte ich auch diese Pfefferminzmarmelade. Nächste Woche gibt es wieder einen Hall, den zweiten Hall. Wirklich? Die Pfefferminzmarmelade habe ich immer noch. Weil die so scheiße ist, dass man sie. Nee, weil ich habe da Respekt davor, die aufzumachen. Sonst ist so, ja, weiß ich nicht. Nicht so schlecht. Ich denke oft an New York. Ich denke oft an diesen Supermarkt. Ich will auch nochmal nach New York. Dieser Supermarkt war echt geil, ich ey. So diese New York. Ich habe auch neulich gedacht, so, will mir gerade auch jemand einen Hinweis geben, dass er meinen Podcast hört? Was natürlich so ein bisschen narzisstisch ist, weil das ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand, den man halbwegs kennt, ja, weiß ich nicht. Aber der ist schon sehr unwahrscheinlich. Und jemand hat zu mir gesagt, ja, du hast ja auch viel Geld. Und ich so, wie meinst du das? Viel ja, Geld? Viel Geld. Und okay. Ich gesagt, wie meinst du das jetzt? Ja, so viel krasser, als wenn du die kaufst. Und nicht so, Moment. Aber dann war ich auch nicht schlagfertig genug, um uns direkt zu fragen, ja, hast du den Podcast gehört, oder? Ja. Sondern direkt so, ja, genau. Habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass ich, als ich das Podcast-UFO-T-Shirt anhatte, bin ich in Hamburg durch die Gegend gelaufen und dann hat mich jemand angesprochen, so, ah, hörst du auch das Podcast-UFO? Und ich so, ja, und dann 21:30 das passiert ist. Oh, und er hat erst gar nicht gerafft, dass ich es bin. Er dachte nur, ich bin einfach ein Hörer. Geil. So, hörst du auch das Podcast-UFO? Ja, gelegentlich. Nicht so, ich höre mir nicht so oft gerne meine Stimme an. Liebe Grüße an Rügen. Marco. An die Stadt Rügen. Gute Insel. Kongas. Also, wir haben es euch versprochen. Wir haben euch gesagt, ihr bekommt's. In Folge 74? 74. Oh, nächste Folge ist Jubiläum mal wieder. Da kommt wieder, Ralf Rute oder sowas. Können wir mal gucken. Sie hören nun mit der Interpretation des vierten Violinkonzerts von Johann Sebastian Brahms, gespielt auf der Conga in C-Dur von Stefan Tietze. Dankeschön. Ich würde mir gerne mal ein Konzert anhören. Aber warum hast du jetzt alles voller Vaseline gemacht? Riesige Vaseline-Batzen. Follow-up-Gag. Wie heißen die nochmal? Follow-up. Throwback. Throwback. Nee, Callback. Callback. Callback, sorry. Das kriegen wir beide nie hin. Ja. Wir lassen. Sehr interessant. Danke. Worüber wollten wir heute sprechen? Heute war doch ein Tod. Wir wollten über Tod sprechen, weil dein Fisch im Sterben liegt. Wirst du ihn denn beerdigen? Also was machst du, sobald du keinen Puls mehr spülst? Spülst. Ah, fuck, Alter, ey. Sorry. Was ist denn jetzt schon passiert? Nein! Hey! Ist passiert? Ich hab eine offene Wunde am Fuß. Oh! Weil ich gestern die unbequemsten Schuhe der Menschheitsgeschichte anhatte. Du kriegst offene Wunden durch Schuhe? Ja. Du trägst Schuhe nur aus Bequemlichkeitsgründen. Du trägst oft nie Schuhe. Das war du trägst oft nur Socken, dicke Socken, rutsche Socken. Nein, ich habe gestern gedreht und es ist, also man denkt sich ja so, okay, es gibt so eine Hierarchie am Set, ne? Es gibt den Regisseur, es gibt die Maskenfrauen, es gibt, oder Männer, oder Pferde, je nachdem. Und es gibt verschiedene Hierarchien. So, aber eigentlich, die mächtigste Position am Set und bei jedem Film und bei jedem Dreh und bei jeder Produktion ist das Kostüm. Weil du kannst Leonardo DiCaprio sein, du kannst 3 Oscars gewonnen haben. Es gibt nichts Demütigenderes, als wenn dir jemand eine Hose rauslegt, die 3 Nummern zu klein ist. Und du dann im Kostüm stehst und die anzwängst und dann irgendwann sagst, tut mir leid, die ist zu klein. Es ist natürlich die Schuld des Kostüms, weil die deine Größe falsch haben, aber trotzdem, das ist mir so die unangenehm. Können dich fertig machen ja, einfach. Ja, das ist mir schon, also ist schon so ein bisschen Insider-Gag. Die paar Einspieler, in denen ich zu sehen war beim Neo-Magazin, hat das Kostüm mir konstant, obwohl sie meine Größe kennen, zu kleine Hosen besorgt. Und jedes Mal stehe ich da, ich schaff's einfach nicht. Ja. Und jedes Mal höre ich den Satz, oh, du bist echt dicker, als man erwartet. Und ohne Scheiß, beim vierten Mal habe ich dann transparent gemacht, gesagt, das sagt der mir fucking jedes Mal. Was macht denn demütig? Ich glaube, das machen die auch mit Absicht, weil wirklich, also ich glaube, also du kannst ja wirklich, wenn du einen Schauspieler hast, kannst du den ja als Kostümmensch einfach kaputt machen. Die sind ja oft recht eitel, aber du kannst den echt enge Hosen, unbequeme Schuhe machen dir einfach den Tag kaputt. Ja. Du kannst den schönsten Tag der Welt haben mit den nettesten Menschen der Welt. Wenn du Schuhe hast, die 3 Nummern zu klein sind, ist dein Tag scheiße, egal was passiert. Richtig. Ja? Du kannst von einem Einhorn eingeblasen bekommen. Mit den falschen Schuhen ist es einfach falsch. Stell ich mir nicht so geil vor, auch weil andauernd ein Horn in deinen Magen piekst. Ja gut, das sind dann die Opfer, die man bringen muss. Ja, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, das ist einfach schrecklich. Und das Problem ist, ich hatte Stiefel an, die mir von der Fußgröße gepasst haben, aber meine Unterschenkel waren zu dick. Also ich habe von der Schuhgröße und ich habe auch reingepasst, aber die Unterschenkel waren zu dick und dann haben die sich so, zu fett. Und dann haben die sich so nach unten gestaucht und dann haben die halt so ganz komisch die ganze Zeit rumgerieben an meinen Füßen und seitlich und so. Und dadurch habe ich halt die ganze Fußseite so aufgerissen und da ist eine offene Wunde und es ist ganz schrecklich. Wollte ich nur sagen, weil ich jetzt gerade gesagt habe, es tut weh. Ich habe den Kostümdamen so ein bisschen Geld zugesteckt, damit sie so ein bisschen Schmirgelpapier reinlegen. Ja, genau. So ein bisschen Stacheldraht reinlegen. Ja, aber das sind auch so Punkte, wo man einfach merkt, man hat einen unförmigen Körper, wenn anscheinend die Füße passen, aber die Unterschenkel dann zu dick sind. Also das ist der Typ, der diese Stiefel gemacht hat, dann, Menschen mit der und der Schuhgröße haben eine so und so große Schenkeldicke. Deswegen und du denkst ja, nein, nicht mich. Meine Theorie ist auch, man will individuell sein, man will was Besonderes sein, außer wenn es um deinen Körper geht. Du willst den durchschnittlichsten Körper der Welt das haben. Stimmt. Du willst normal gut aussehen, du willst du willst am liebsten keine Locken haben, du willst, also no offense, aber du willst eigentlich, du willst nicht aussehen. Ja. Du willst eine normale Figur haben, du willst eine normale Proportion haben, du willst alles normal haben, du brauchst keine Besonderheiten im Körper. Ja. Aber das ist echt so, wenn es nicht zusammenpasst. Ich glaube, wenn mein Körper ein Puzzle wäre, man hätte große Schwierigkeiten, weil die einzelnen Teile einfach nicht gut zueinander passen. Ja. Man denkt so, die wurde falsch geliefert. Also ich rufe nochmal bei Hass. So ein großer Schnittfehler. So. Das sieht, genau. Es wäre was schiefgelaufen. Dein Körper ist ein Anschlussfehler. Ja. Es passt einfach nicht zusammen. Ja. Nee. Aber hast du schon mal beim Dreh mitgespielt? Ja, manchmal drehst du. Das ist lustig. Darf aber nicht verraten, was wir drehen, aber es wird spannend. Das wird cool. Man darf nicht sagen. Gut, Stefan, was hast du heute noch vor? Schön aufs Fahrrad schwingen? Nee, ich will nach Hause, ich will schlafen und ich will noch ein bisschen trauern. Ja. Wie gehst du mit dem Stichwort Tod um? Also, ist schon mal jemand gestorben? Also wirklich ein naher Verwandter gestorben? Ja, schon, aber ich glaube, ich gehe damit immer relativ gut um. Also, wir sind sehr rationale Menschen, wir sind emotionslos, wir sind steinkalt. Ja. Wir haben ein Herz aus Wolle. Und wir wissen nicht, also ich weiß nicht, also ich bin sehr rational und kann damit ganz gut leben. Wie gehst du damit um? Also es kommt darauf an, ne? Also es kommt darauf an, wenn jetzt, glaube ich, jemand sterben würde, von dem man es nicht erwartet, glaube ich, ist es schon nochmal was anderes. Ja, klar. Als wenn jetzt die Großeltern sterben oder so, da wirst du seit Jahren durch Simpsons-Episoden oder Folgen und halt auch durch dieses Konzept Erbe. Also ich glaube, das Konzept Erbe wurde auch einfach deswegen eingeführt, wenn man sich dachte, ja, das mit dem Sterben ist echt scheiße. Sie ist tot, aber ihr kriegt diesen Besen und diese SS-Uniform. Danke, woo! So, und deswegen, glaube ich, ist es auch ganz okay. Nein, ich habe wirklich noch keine so allzu schweren Erfahrungen damit gemacht, aber... Okay. Ja, so, meine Katze ist gestorben, so mal. Also wir haben eine Katze bekommen, als ich geboren wurde, gleichzeitig. Also es ist eine Art Schwester für mich gewesen. Und die hat mich auch viel erzogen, also dann auch viel gebabysittet für mich, die Katze. Sie machst aber manchmal diese Geste, wo du mit deinem Handrücken so über deinem Mund und die, also manchmal. Nee, es ist einfach die beste Art, um irgendwie seinen Nacken zu säubern. Wenn du dich am Ohr kratzt, dann machst du auch manchmal so ganz schnelle Bewegungen, wo man sich denkt, ist Florentin eine Katze zum Teil? Ich beiß auch manchmal einfach so random in mein Bein rein und dann entscheide dann plötzlich, dass mein Bein feindlich ist. Es gibt wirklich Menschen, die von Pferden, von Vögeln. Es gibt wirklich Menschen, die von Gorillas groß geworden sind. Ja. Das ist ja kein Hoax. Das ist ja wirklich passiert. Es gibt wirklich Menschen, die von Gorillas großgezogen worden sind. Das ist total geil. Wissen viele nicht. Ich habe keine Ahnung, darüber zu erzählen, aber es ist wirklich Wolfsjungen spannend. Und dann hat man diesen Wolfsjungen gesehen und dann hatte der auch Fell. Dann denke ich so, Moment mal jetzt, aber das, wenn der von Wölfen aufgezogen wird, hat er nicht einfach Fell und dann war vielleicht ein Comic oder ein ich weiß es nicht genau. Ah, vielleicht aber ein Gag-Post. Ja, keine Ahnung. Ja, aber es gibt von Dimitri Martin einen Comedian, den wir beide sehr cool finden. Der hat ein Buch geschrieben und da gibt es so eine Kurzgeschichte darüber, über den Sohn von jemandem, der von Wölfen aufgezogen wird. Genau, ja. Alle reden nur über den Vater, der nur von den Wölfen aufgezogen wurde. Viel schlimmer ist es, der Sohn von einem Vater zu sein, der Mensch ist, aber aufgezogen wurde von Wölfen, die Eigenschaften von Wölfen hat, aber nicht so aussieht. Er kann nicht sagen, ich wurde von Wölfen großgezogen. Das ist eine coole Geschichte. Der Sohn hat es viel schlimmer noch. Ja, der geht mit normalen Leuten in die Schule und muss immer den komischen Vater. Hat einen normalen Vater, denkt man. Ja, ja. Nee, aber die Katze gestorben ist, das war schon echt traurig. Die war dann, wir hatten so ein Bad mit einer Fußbodenheizung. Und da hat sie sich dann hingelegt und dann war die ganze, hat die lange nicht mehr gefressen und dann so. Und dann war ich da auch immer oft und habe neben ihr gelegen und habe ihr was zu fressen gegeben und alle möglichen Sachen so um sie rumgestellt, so ob sie auf irgendwas Lust hat. Und habe ihr verschiedene Sachen angeboten. Minen um sie rum. Und dann einfach, dann lag die da rum und hatte gar nichts mehr gemacht. Und dann dachte ich mir, gut, damit kann ich mich anfreunden. Und dann, aber irgendwann war sie dann weg. Und hatte dann Messer. Ist sie verschwunden wie so ein Baby? Die ist einfach so in sich zusammengesackt. Es blieb so ein Nee, die war von einer Stunde auf die nächste total steif. Also die war, hat man sie immer so gestreichelt und dann irgendwann war die ganz steif und war sie doch tot. Und dann konnte man die wie so eine Uzi, so ein Maschinengewehr so in die Hand nehmen und dann konnte man damit so tun, als hätte man eine Katzenknarre. Ja. Nee, und dann haben wir die gegessen. Tatsächlich in unserem Garten vergraben. Darf man nicht, aber haben wir gemacht. Darf man nicht? Nee, man darf keine Katzen vergraben. Aber Wellensittiche. Ich frage für einen Freund. Das weiß ich nicht. Ich glaube, die muss man entweder im Klo runterspülen oder offiziell bestatten lassen. In einem Sarg. Aber ich glaube, man darf die generell nicht begraben, weil die irgendwie so Toten... Aber ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Weil rein rechtlich sind ja Tiere immer noch Gegenstände. Ne? Wenn du eine Katze vom Nachbarn tötest, ist es Sachbeschädigung. Das ist ganz seltsam. Dann einfach so, da gibt es kein Zwischending. Entweder ist es Mensch oder ist es halt dann alles andere Objekt. Aber es gibt da keine Strafe für Tiere. Darf ich eine Kommode begraben? Nee. Das hast du sowieso nicht. Blu-ray? Das ist halt gegen das Ordnungsamt. Blu-ray? Du darfst keinen Müll oder Sperrmüll einfach so, irgendwie so eine Waschmaschine oder sowas, im Garten vergraben. Das ist ja Biomüll dann. Eine Katze. Eine Truhe? Eine Katze. Die kannst du einfach im Biomüll schmeißen. Nimm da mit, Jungs, ne? Tüt, tüt, tüt. Das war eine harte Zeit, Stefan. Ich will nicht, dass du dich darüber lustig machst. Aber wir haben eine neue Katze gekauft und die war dann süß und klein und dann war die alte auch scheißegal. Naja. Wie es halt so ist. Hat schon ganz gut funktioniert. Ich glaube, das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, einfach das Ersetzen, Ersatz. Das Konzept Haustier ist auch ganz strange. Also, was sind Haustiere? Halb Freund, halb Geisel. Ja. Ja, es stimmt schon. Vor allem ist es so, also auch so, wenn man Dinge mag, dann sollte man sie eigentlich nicht einsperren. So. Also, oder an alleine halten müssen. Das ist so eine sehr narzisstische Art. Ja. Ich mag Tiere, ich mag aber nur die Aspekte, die mit meinem Alltag sich kombinieren lassen. Oh, die rennen im Wald rum und jagen Menschen und sind wild. Nee, das trainieren wir denen ab. Das ist nicht gut. Das ist nicht der Teil des Tieres, nicht gut, den ich nein, mag. Nein, Sitz. Nee, nee. Nein, nein. Ich mag, dass sie mir die Zeitung an die Couch bringt. Das finde ich gut. Das belassen wir bei. Das heißt, du magst etwas, manipulierst es aber dann so stark. Das ist wie so eine ungesunde Beziehung. So, dass, wenn du jemanden magst, aber ihn so, versuchst so zu manipulieren, gut, dass er das angenehm ist. Gut, jetzt sagt man aber, die wurden so lange domestiziert, dass irgendwann ist deren im Wald rumrennen Karnickel jagen, ist es das neue Zeitung wegbringen. Vielleicht ist das ja jetzt ihr neues Ding. Hm. Und es wäre genauso tierverachtend, wenn man die jetzt in den Wald schickt und sagt, lauf, lauf, hol das Tier. Nicht die Zeitung, das Tier. Ja. Weiß man nicht. Ja, du hast recht. Ja, ich weiß. Ja, es ist echt ein ganz, ganz komisches Konzept. Haustiere. Ich überlege mir jetzt, so eine Vogelspinne zu holen, weil da musst du nichts machen. Die kriegt dann mal irgendwann so einen Küken reingeworfen oder sowas, keine Ahnung, was sie fressen. Und dann bringen die das brutal um. Und dann ist gut, dann... Ey, wenn du so weitermachst, hast du irgendwann RTL vor der Tür. Denn da hast du noch so Bilder, die aus verschiedenen Bildern bestehen, an der Wand hängen und irgendwie. Da hast du so eine Vogelspinne, so einen Fliesentisch und sowas. Das stimmt. Degeneriert so ganz langsam. So Bilder, ja. Bilder, die aus anderen Bildern bestehen. Ja, das ist das stimmt. Das ist so... Ja, und so ein Kalender, so einen ganz normalen Kalender zu haben. Ich hoffe, dass ich nicht noch so einen normalen Kalender... Das ist ein guter Punkt, ja. Das ist auch so ein klassisches RTL-Requisit. Das sagt ihm auch bei diesem legendären Halt-Stopp. Bei Frauentausch, wo er sie anschreit und dann rausrennt und dann schlägt er die Tür so zu und dann hängen zwei Kalender an der Wand übereinander und der eine fällt runter und das ist so ein normaler Tierkalender und darunter ist so ein Pornokalender. Oh. So als hätte er ihn versteckt, aber ich dachte mir, das ist dramaturgisch so perfekt gemacht, dass der gerade rausstürmt und die Tür zuschlägt und dadurch er auch noch gedemütigt wird, weil sich rausstellt, dass er A, diesen Pornokalender hat und B, ihn für den Dreh verstecken wollte. Wo ich mir denke, also entweder ist es sehr, sehr gut hingebastelt. Das kriegt man ja nicht besser inszeniert. Also das kriegt man ja, oder ist es halt, also oder ist halt dann wirklich alles fake? Auch, dass er in dem Moment rausrennt und in dem Moment halt die Tür zuschlägt und sowas gut sein kann. Und oder halt mit so einem Seil sagt dann, so gezogen wurde. Ja, genau, ja, sowas in der Richtung. Aber das ist schon echt verrückt. Geil. Ey, das ist nicht schlecht. Ich glaube, die krassesten Special Effects in Filmen ist auch sowas. Und nicht, wir lassen da was explodieren in der Stadt, sondern eher sowas, genau in dem Moment fällt der Kalender runter und es muss halt so aussehen, ob der einfach nur runterfällt. Ja. Das sind so ganz alltägliche Dinge. Genau wie bei Stanley Kubrick bei 2001 ist ja die quasi mit die erste Szene, wie sie im Raumschiff fliegen, wie er mit dieser Airline, dem Shuttle Service halt zu der Station gebracht wird und dann fliegt er einen Kugelschreiber, fliegt ihm aus seiner Brusttasche und wird dann von ihr eingesammelt von der Flugbegleiterin und wieder in die Tasche gelegt. Und da dachte ich, habe ich nicht darüber nachgedacht, wenn ich das Ding geguckt habe, wie krass das aussieht für die Zeit. Ja. Und dann habe ich irgendwann herausgefunden, wie die das gemacht haben. Die haben eine Glasscheibe genommen, so einfach, und haben einfach einen Kugelschreiber dran geklebt. Mhm. Und dann haben die Glasscheibe halt so bewegt, als ob der Kugelschreiber fliegt und dann man Glas nicht sieht. Warum sieht man Glas nicht? Ne? Spiegelung. Spiegelung. Man sieht Glas nicht. Und dann hat man halt nur den Kugelschreiber gesehen. Mega genial. Mhm. Und so, das war auch die erste Verwendung von doppelseitigem Klebeband. Ja? Mhm. Weiß ich nicht. Glaub schon. Vielleicht bin ich mir das gerade ein, aber ich glaube, nehmt die Fakten unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt. Take the facts, babes. Take the facts. Deal with it. Hast du noch was zu erzählen? Nee. Eine spannende Anekdote, eine spannende Geschichte? Überhaupt nicht. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Viel Spaß und haut rein. Ansonsten bis nächste Woche. Thema nächste Woche. Spinnen. Spinnen. Werden wir uns anschauen, ob Stefan sich tatsächlich seinen liebgewordenen Fisch tatsächlich einfach so kaltherzig und skrupellos ersetzt hat. Durch ob einen er gestorben neuen ist oder nicht? Nächste Leben. Woche? Oh Gott, das ist so herzlos. Die Leute werden einschalten, auf jeden Fall. Die wollen wissen, wann er stirbt. Ja. Naja. Das, man muss aus so einer Trauer dann auch noch so ein Verkaufsargument schlagen. Ja. Er hat PR verdient. Jeff, es war ein guter Fisch. Naja. Also ich wünsche euch einen schönen Abend, macht's gut, bis dahin, haut rein. Und ich glaube, ich würde es einfach sagen, wir heben einfach mal ab, oder? Okay. Florian,